In seinem Endzeitglauben kennt der Faschismus selten eine echte Zukunft oder Planung. Wo sich linke Bewegungen immer dadurch auszeichnen, Projekte für ein besseres Morgen anzugehen, weiß der Faschismus nur um das umkämpfte Heute und um das Morgen der Katastrophe oder Erlösung. Seine Zukunft ist schwarz-weiß und nur der folgsame Teil der Menschen darf sie überhaupt erleben. Das bessere Morgen des Faschismus ist eines der Vernichtung seiner Feinde. Faschismus ist im Kern also eine apokalyptische Verschwörungserzählung inklusive Heilslehre. Letztere verspricht zwar goldene Zeiten, welche aber nur durch brutale Maßnahmen auch gegen sich selbst erreicht werden können. Die Tonalität der faschistischen Erzählung ist deshalb grausam und weinerlich zugleich. Wie wir noch sehen werden, haben sich beispielsweise die Nationalsozialisten dafür bemitleidet, dass sie im Zuge ihres Heldentums das große Opfer bringen mussten, all die zahlreichen Juden zu töten. Damit sind wir an einem entscheidenden, uns aus der narrativen Theorie schon bekannten Punkt. Kein starker Protagonist ohne starken Antagonisten. Damit man im Kampf zum Helden wird, braucht es eine immense Bedrohung. Als erstes muss die Welt und ihre Ordnung kaputt sein. Durch ihre Risse dringt das Böse, dem ausschließlich Helden Einhalt gebieten können. Nur so legitimieren sich die besonderen Maßnahmen, die der Faschismus prinzipiell immer ergreifen will. Jeglichen Pluralismus abschaffen, eine Gewaltherrschaft einsetzen, den Feind nicht nur besiegen, sondern ausradieren. Adolf Hitler. Der wichtigste Aspekt jeder faschistischen Erzählung ist also nicht die konstruierte Überlegenheit der In-Group, des eigenen sozialen Stamms, sondern die Gefährlichkeit der Out-Group, des dämonisierten Anderen. Als Faschist gehört man zwar dem übergeordneten Volk an oder der übergeordneten Rasse, doch ist diese Überlegenheit alarmierend fragil und würde sofort zusammenbrechen, wenn man sie nicht total ausübte.